8:10 ist es, Sie hören Deutschlandradio Kultur. Gestern hat die Weltgesundheitsorganisation die höchste Alarmstufe bei der Warnung vor der Schweinegrippe ausgelöst. Sie gilt jetzt als weltweite Seuche, obwohl die Zahlen der Erkrankten glücklicherweise weltweit noch lange nicht das Ausmaß früherer Pandemien erreicht haben. Die Entscheidung der WHO könnte aber für neue Aufregung und Furcht sorgen. Sie ist Thema auch auf Seite 1 in der Süddeutschen Zeitung. Zum Mediengespräch begrüße ich Herbert Prantl, den Leiter des Innenressorts bei der Süddeutschen. Schönen guten Morgen, Herr Prantl. Guten Morgen, Frau Kreutmann. Herr Prantl, als die Meldung gestern Nachmittag reinkam, war dann gleich klar, das wird der Aufmacher? Ja, zum einen, weil es ein doch spektakulärer Vorfall ist, dass die WHO die Pandemie ausruft. Zum anderen, weil man zugleich den Leuten erklären muss, was es bedeutet. Und Zeitungen vermelden ja nicht nur, Zeitungen bewerten auch, ordnen ein und nehmen auch Hysterien weg. Und ich denke, alles drei ist veranlasst in diesem Fall. Und eine Panik ist nicht angebracht, Ihrer Meinung nach? Nein, das sagt ja auch die Gesundheitsministerin. Und ich denke, eine Zeitung muss dies mit unterfüttern, muss erklären, was es bedeutet und muss vielleicht auch warnen davor, dass ein zu großes Aufblasen dieser Gefahr die Gefahr vermehrt, dass dann, wenn es wirklich notwendig ist, dringlichst zu warnen, wenn wirklich gefährlichste Krankheiten grassieren, dass es dann nicht so ernst genommen werden könnte, wie es genommen werden muss. Als die Meldung gestern noch nicht da war, was stand bis dahin oben auf der Aufmacherliste? Es stand bis dahin der Abwärtsstrudel der SPD, die Schwierigkeit, die die SPD hat, wieder Boden zu finden nach den Europawahlen. Überhaupt nach gefühlten 200 Tagen der neuen Führung ist die SPD ja nicht weiter als damals unter Beck. Sie hat Beck gestürzt in einem etwas seltsamen Zirkel am Schwielersee bei Berlin, um endlich wieder aufwärts zu kommen. Und man muss nach 200 Tagen sagen, es ist nichts passiert. Im Gegenteil, der Abwärtsstrudel geht weiter, die Umfragen zeigen weiter nach unten. Es hat nicht funktioniert. Und all dies zusammengefasst, interpretiert, verdichtet vor dem Parteitag, vor dem außerordentlichen Parteitag der SPD in Berlin am Sonntag, war natürlich ein Aufmacher, wenn auch nicht so spektakulär wie die Pandemie. In Süddeutsche Online war die Abrechnung von Kurt Beck mit dem inneren Zustand der SPD großes Thema. Er äußerte ja Abscheu, fühlt sich abgestoßen von dieser Klüngelwirtschaft innerhalb der Partei. Heben Sie sich das Thema auf noch bis vor dem Parteitag oder für die nächste Woche? Nun ja, es spielt natürlich eine Rolle im Kontext des Parteitags. Und es ist ein Buch, in dem das Interview erschienen ist, das Buch von Thomas Leif. Es wird in der Buchbesprechung eine Rolle spielen. Und dann muss man natürlich sagen, es ist nicht ganz neu, diese Abrechnung. Er hat diese Abrechnung in seinem eigenen Buch gemacht, eine Autobiografie, ein Sozialdemokrat heißt sie, ist im Oktober letzten Jahres erschienen. Es gibt auch einige Interviews aus dem Spätherbst, in denen diese Verletzlichkeit und diese Verletztheit des ehemaligen Parteivorsitzenden schon sehr deutlich war. Aber diese Abrechnung mit der Partei und vor allem mit der neuen Parteiführung ist natürlich nach wie vor interessant, weil es aus der Perspektive eines natürlich Betroffenen durchaus Defizite der Partei aufzeigt. Er redet von Erstarrungen der Partei, es stimmt. In der SPD herrscht so etwas wie Friedhofsruhe. Diese Friedhofsruhe wird von Müntefering, der ja auch schon das Basta von die Basta-Politik des Bundeskanzlers Schröder durchgesetzt hat, nach Kosovo, nach der Kosovo-Entscheidung, nach der Agenda 2010. Dieses, die Partei muss ruhig sein, wird weitergeführt von der neuen Führung und das tut der SPD nicht gut. Und Beck hat das damals nicht verstanden, auch wenn er es versucht hat und in Teilen hingekriegt hat, dass die Agenda etwas abgemildert wurde, dass die Partei sich ein neues Programm gegeben hat, das ein bisschen sozialer war, dass die Diskussion wieder ein bisschen aufkam. Aber die SPD, die ja mal eine wirklich diskussionsstarke Partei war, Diskussionsstärke war geradezu das Kennzeichen dieser Partei, leidet weiterhin daran, dass diese Diskussion nicht stattfindet und vielleicht auch deswegen der Ausweg nicht gefunden wird. Stichwort soziale Politik. Sie selbst kommentieren ja heute das Krankenkassenurteil des Bundesverfassungsgerichts. Sie nennen es in Ihrem Kommentar die Bergpredigt und schlagen auch noch den Bogen zur Akandor-Pleite. Was hat das alles miteinander zu tun? Nun ja, weil das Verfassungsgericht was sehr Außergewöhnliches macht, glaube ich. Das Verfassungsgericht begründet seine Entscheidung, in der sie die Impflichtnahme der privaten Krankenkassen für den Sozialstaat begründet damit, dass private Unternehmen auch sozialpflichtig sind. Jetzt liegt es bei Krankenkassen, bei privaten Krankenkassen wegen des Sujets. Es geht um Krankheit ja besonders nahe. Aber ich denke, dahinter steckt mehr. Im Subtext sagt dieses Urteil, verdammt nochmal, Artikel 14 Absatz 2, Eigentum verpflichtet, muss endlich wieder stärker beachtet werden. Wir sind ein Sozialstaat und auch die anderen privaten Unternehmen, Warenhauskonzerne und Autohäuser und Autokonzerne leben doch nicht auf dem Mond, sondern in diesem Sozialstaat. Und die haben bestimmte soziale Pflichten. Und diese sozialen Pflichten muss die Politik wieder stärker in den Blick nehmen. Die Politik hat sozusagen die Pflicht, auch Privatunternehmen soziale Pflichten abzuverlangen. Und ich denke, deswegen ist dieses Urteil ein ganz bedeutendes Urteil, das über die bloße Krankenkassenfrage hinausgeht. Herbert Brandl, der Leiter der Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Dankeschön für das Gespräch in der Ortszeit. Danke, Frau Koltmann. 8.16 Uhr ist es damit und in München ist Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 96,8 und im digitalen Radio DAB zu empfangen.